kid is heading. The hide at my turtle, the happy cat ring. Schwarz-braune Kuh, das schlägt mir mein Vater, wenn ich heirate du. Drei Katzen, ohne Schwarz-braune Kuh.